schöner Tag für Heldentaten. Oh, ein schöner Tag, heute einmal nicht zu malen. Oh, auf alle deine kleinen Fragen fällt mir heute ganz gewöhnlich ein. Ich sein, nicht sein. Sprechen wir die gleiche Sprache? Auf einer Insel halt mich nicht mehr unter Strom, denn du weißt,